Hörverstehen, Teil 3. 1. Sie hören Folgendes im Radio. Nach 2 Monaten Umbau feiert die MediaMax-Filiale in der Wilhelmstraße ihre Wiedereröffnung und Sie sind herzlich eingeladen. Nutzen Sie die Gelegenheit und kommen Sie vorbei. Bei uns erwarten Sie nur tolle Schnäppchen und Rabatte. Dazu haben wir ein kleines Gewinnspiel für Sie. Schicken Sie eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text »Ich bin dabei« und sichern Sie sich einen USB-Stick. Aber aufgepasst, nur die ersten 20 Einsendungen bekommen einen Gewinn. Also warten Sie mit der Nachricht nicht zu lange. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. MediaMax, der starke IT-Partner an Ihrer Seite. 2. Sie hören Folgendes im Radio. Die Bluse ist zu klein und die linke Socke hat wieder ein Loch. Aber Sie müssen lange arbeiten und haben keine Zeit für einen Einkaufsbummel? Wir haben eine Lösung für Sie. Kommen Sie zu unseren Wochenendnächten des analogen Shoppings. Den gesamten Mai sind unsere Geschäfte jeden Freitag bis 24 Uhr für Sie geöffnet, damit Sie nach der Arbeit genügend Zeit für einen entspannten Shoppingbummel haben. Auch unsere Gastronomie hat für Sie bis Mitternacht geöffnet. Runden Sie doch Ihren Shoppingabend mit leckerem Essen ab. Wir freuen uns auf Sie. 3. Sie sind in einem Kaufhaus und hören Folgendes. Liebe Kundinnen und Kunden, ein kulinarisches Angebot der besonderen Art bietet Ihnen kommenden Samstag unser Bio-Supermarkt Natürlich Gut in der 3. Etage. Um 14 und 18 Uhr laden Sie die Köchinnen des Grand Hotels Mareike Eberhardt und Aleph Bouquet zu 2 Kochworkshops mit den Themen Vegetarisch und nachhaltig kochen und vegane Brotaufstriche selbstgemacht ein. Neben tollen Rezeptideen bekommen Sie jede Menge Tipps zur richtigen Verarbeitung von Lebensmitteln, um unnötige Abfälle zu vermeiden. Anmelden können Sie sich bis Donnerstagabend, aber Achtung, die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 15 Personen begrenzt. 4. Sie rufen eine Servicenummer an und hören Folgendes. Herzlich willkommen bei Continental Airlines. Momentan sind alle Mitarbeiter im Gespräch. Sie werden in Kürze mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Wussten Sie schon, dass Sie uns helfen können, etwas gegen den CO2-Ausstoß zu tun? Klicken Sie bei Ihrer Buchung einfach auf Fairfly und spenden Sie 2 Cent pro Kilometer Flugstrecke. Ab Flugstrecken von 500 Kilometern verdoppeln wir Ihre Spende. Das heißt, wir legen nochmal 10 Euro bei Ihrer Buchung obendrauf und setzen uns so gemeinsam mit Ihnen für den Erhalt unseres Klimas ein. Alle Spenden gehen an zertifizierte Umweltschutzorganisationen. 5. Sie rufen bei einem Arzt an und hören Folgendes. Sie haben die Nummer der Gemeinschaftspraxis Dr. Brunner und Dr. Wegner gewählt. Leider rufen Sie außerhalb unserer Sprechzeiten an. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 13 Uhr und von 15 Uhr bis 18 Uhr. Bei medizinischen Notfällen wenden Sie sich jederzeit an die Arztnotrufzentrale der Stadt.